ich dich heut Nacht so anseh, dich und deinen neuen Mann, dessen dämliches Gelaber ich echt kaum ertragen kann, dann denk ich an unsere Nächte, wenn wir uns stritten bis aufs Blut. Wir waren selten einer Meinung, doch unsere Liebe tat das gut. Zu deinem Neuen sagst du einfach, Baby, komm halt jetzt den Mund. Und dann hisst er gleich die Flagge, weißes Schwert auf weißem Grund. Kannst du dir jetzt mal ganz ehrlich noch selber in die Augen schauen? Wegen diesem Typ ließ du mich fallen, wegen dem bist du abgehauen. Ich kenn dich nicht wieder, wir waren doch mal Krieger, die man nie ohne Kämpfen gewann. Du hast dich verlassen, fährst die ruhigen Straßen, und die Löwin von damals ist zahm. Ich kenn dich nicht wieder, wir waren doch mal Krieger, die mit Wut und mit Liebe im Bauch. Du hast uns verraten, unsere toten Kopfhaden gegen spießiges Leben getauscht. Du, ich würd dich so gern retten vor deinem Seelenuntergang, würd ihn so gern wieder weg, deinen schlafenden Vulkan. Will wieder mit dir Liebe leben, wieder mit dir explodieren. Doch wenn ich dich und ihn so anseh, wird das wohl eher nicht passieren. Ich kenn dich nicht wieder, wir waren doch mal Krieger, die man nie ohne